Kundgabe 487. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.06.1938. Erscheinung des Herrn bildhaft. In unbeschreiblichem Licht, nur einem gottähnlichen Wesen sichtbar, verbirgt sich die höchste Wesenheit und kann sich nur den Erdenkindern bildhaft sichtbar machen. Denn ein Erdenwesen würde diese Lichtfülle nie und nimmer ertragen. Deshalb hat der Herr beschlossen, seiner Lichtfülle eine Form zu geben, die euch Menschenkindern ermöglicht, wenn ihr in tiefster Liebe zu ihm entbrannt seid, ihn greifbar vor euch zu sehen. Doch auch dann nur als eine Erscheinung von kurzer Dauer und so schemenhaft, dass euch nachher nur eine traumartige Erinnerung daran verbleibt. Ein Meer würde für euch, die ihr noch auf Erden weilt, untragbar sein. Denn es würde euch für das Erfüllen eurer Erdenpflichten untauglich machen. Es kann kein menschliches Wesen, da es noch so weit entfernt ist von einem gottähnlichen Zustand, das unmittelbare Licht der Gottheit ertragen, ohne darin völlig zunichte zu werden. Doch weilet der Herr auf Erden ständig in des Menschen Nähe, oft unerkannt, den Seinen aber fühlbar durch sein gnadenreiches Wirken. Und diese Gnadenfülle äußert sich auch mitunter so an den Erdenkindern, dass der Herr sie fühlen lässt in Form einer ihnen nahegebrachten Erscheinung seine übergroßen Liebe. Dass aber diese Erdenkinder in Reinheit des Herzens und vollster Befolgung seiner Lehre sich dieser Liebe würdig machen müssen, sie für die Zeit ihres Erdenwandels aber dadurch mit einer außerordentlichen Kraft ausgerüstet sind und diese wieder zur Gewinnung des Seelenheils der lieben Mitmenschen nützen soll. Unterbrechung.